ARD. Sechs Buchen lud man selbigen Tags nebeneinander ab an die abgeredete Stelle. Sechs Buchen waren am folgenden Morgen zu Bärhegen oben gepflanzet. Und durchs ganze Tal hin hatte niemand eine Achse gehört, die sich umgedreht um ihre Spule. Niemand der Fuhrleute üblich Geschrei, der Pferde wiehern, der Ochsen einförmig Gebrüll. Aber sechs Buchen standen oben. Die konnte sehen, wer wollte. Und es waren die sechs Buchen, die man unten an dem Stalden hingelegt hatte. Und nicht andere. Da war das Staunen groß im ganzen Tale. Und die Neugierde regte sich bei Männiglich. Absonderlich die Ritter nahm es Wunder, welche Pacht die Bauern geschlossen und auf welche Weise die Buchen zur Stelle geschafft würden. Sie hätten gerne auf heidnische Weise den Bauern das Geheimnis ausgepresst. Allein sie sahen bald, dass die Bauern auch nicht alles wüssten, da sie selbst halb erschrocken waren. Zudem wehrte der von Stoffeln. Dem war es nicht nur gleichgültig, wie die Buchen nach Bärhegen kamen. Im Gegenteil, wenn nur die Buchen heraufkamen, so sah er gerne, dass die Bauern dabei geschont wurden. Er hatte wohl gesehen, dass der Spott der Ritter ihn zu einer Unbesonnenheit verleitet hatte. Denn wenn die Bauern zugrunde gingen, die Felder unbestellt blieben, so hatte die Herrschaft den größten Schaden dabei. Allein, was der von Stoffeln einmal gesagt hatte, dabei blieb es. Die Erleichterung, welche die Bauern sich verschafft, war ihm daher ganz recht und ganz gleichgültig, ob sie dafür ihre Seelen verschrieben. Denn was gingen ihn der Bauern Seelen an, wenn einmal der Tod ihre Leiber genommen? Er lachte jetzt über seine Ritter und schützte die Bauern vor ihrem Mutwillen. Diese wollten den Handel doch ergründen und sandten Knappen zur Wache. Die fand man des Morgens halb tot in Gräben, wohin eine unsichtbare Hand sie geschleudert. Hier und da konnte eine neugierige Weibseele sich nicht enthalten, wenn es Mitternacht war, durch eine Spalte oder Luke nach dem Wege im Tale zu sehen. Alsbald wehte ein giftiger Wind sie an. Das Gesicht schwoll auf, wochenlang konnte man weder Nase noch Augen sehen, den Mund mit Mühe finden. Da verging den Leuten das Spähen, und kein Auge sah mehr zu Tale, wenn Mitternacht über demselben lag. Einmal aber kam plötzlich einen Mann das Sterben an. Er bedurfte des letzten Trostes, aber niemand durfte den Priester holen, denn Mitternacht war nahe und der Weg führte am Kilchstalden vorbei. Da lief ein unschuldig Bübchen, Gott und Menschen lieb, aus Angst um den Vater ungeheißen Sumiswald zu. Als er gegen den Kilchstalden kam, sah er von dort die Buchen auffahren vom Boden, jede von zwei feurigen Eichhörnchen gezogen. Und nebenbei sah er reiten auf schwarzem Bocke einen grünen Mann. Eine feurige Geißel hatte er in der Hand, einen feurigen Bart im Gesichte. Und auf dem Hute schwankte glutrot eine Feder. So sei der Zug gefahren, hoch durch die Lüfte, über alle Eck weg. Und schnell wie ein Augenblick. Solches sah der Knabe. Und niemand tat ihm was. Noch waren nicht drei Wochen vergangen, so stunden 90 Buchen auf Bärhegen, machten einen schönen Schattengang, denn alle schlugen üppig aus, keine einzige verdorrte. Aber die Ritter und auch der von Stoffeln ergingen sich nicht oft darin. Es wehte sie allemal ein heimlich Grauen an, sie hätten von der Sache lieber nichts mehr gewusst. Aber keiner machte ihr ein Ende. Es tröstete ein jeder sich, fehle es, so trage der andere die Schuld. Den Bauern aber wohlete es mit jeder Buche, welche oben war. Denn mit jeder Buche wuchs die Hoffnung, dem Herrn zu genügen, den Grünen zu betrügen. Er hatte ja kein Unterpfand. Und war die Hundertste einmal oben, was frugen sie dann dem Grünen nach? Indessen waren sie der Sache noch nicht sicher. Alle Tage fürchteten sie, er spiele ihnen einen Schabernack und lasse sie im Stiche. Am Urbanustage brachten sie ihm die letzten Buchen an den Kilchstalden. Und alt und jung schlief wenig in selber Nacht. Man konnte fast nicht glauben, dass er ohne Umstände und ohne Kind oder Pfand die Arbeit vollende. Am folgenden Morgen, lange vor der Sonne, waren alt und jung auf den Beinen. In allen regte sich die gleiche neugierige Angst. Aber lange wagte sich keiner auf den Platz, wo die Buchen lagen. Man wusste nicht, lag dort eine Beize für die, welche den Grünen betrügen wollten. Ein wilder Küherbub wagte es endlich, sprang voran und fand keine Buchen mehr. Und keine Hinterlist tat auf dem Platze sich kund. Noch trauten sie dem Spiele nicht. Ihnen vorauf musste der Küherbub nach Bärhegen. Dort war alles in der Ordnung. 100 Buchen standen in Reih und Glied. Keine war verdorret, keinem aus ihnen lief das Gesicht auf, keinem tat ein Glied weh. Da stieg der Jubel hoch in ihren Herzen. Und viel Spott gegen den Grünen und gegen die Ritter floss. Zum dritten Mal sandten sie aus den wilden Küherbub und ließen dem von Stoffeln sagen, er sei auf Bärhegen und alles in der Ordnung. Er möchte kommen und die Buchen zählen. Dem aber ward es Graulicht, und er ließ ihnen sagen, sie sollten machen, dass sie heimkämen. Gerne hätte er ihnen sagen lassen, sie sollten den ganzen Schattengang wieder wegschaffen. Aber er tat es nicht, seiner Ritter wegen. Er sollte nicht heißen, er fürchte sich. Aber er wusste nicht um der Bauern Pacht und wer sich in den Handel mischen könnte. Als der Kürsbub den Bescheid brachte, da schwollen die Herzen noch trotziger auf. Die wilde Jugend tanzte im Schattengange, wildes Jodeln hallte von Kluft zu Kluft, von Berg zu Berg, hallte an den Mauern des Schlosses Sumiswald wieder. Der Jubel zog sich über Berg und Tal in alle Häuser, und wo noch eines Fingers lang Fleisch im Rauche hing, da ward es gekocht, und wo noch eine Hand groß Butter im Hafen war, da wurde geküchelt. Das Fleisch ward gegessen, die Küchli schwanden, der Tag war verronnen und ein anderer Tag stieg am Himmel auf. Immer näher kam der Tag, an welchem ein Weib ein Kind gebären sollte. Und je näher der Tag kam, umso dringlicher kam die Angst wieder. Der Grüne werde sich wieder künden, fordern, was ihm gehöre, oder ihnen eine beizulegen. Den Jammer jenes jungen Weibes, welches das Kind gebären sollte, wer will ihn ermessen? Im ganzen Hause tönte es wieder, er griff nach und nach alle Glieder des Hauses. Und Rat wusste niemand, wohl aber, dass dem, mit dem man sich eingelassen, nicht zu trauen sei. Je näher die verhängnisvolle Stunde kam, umso näher drängte das arme Weibchen sich zu Gott, umklammerte nicht mit den Armen allein, sondern mit dem Leib und der Seele und aus ganzem Gemüte die heilige Mutter, bittend um Schutz um ihres gebenedeiten Sohnes willen. Immer deutlicher trat der Glaube vor dessen Seele, dass, wenn ein Priester des Herrn mit dem Allerheiligsten, dem heiligen Leibe des Erlösers, bei der Geburt zugegen wäre und bewaffnet mit kräftigen Bandsprüchen, so dürfte kein böser Geist sich nahen. Und alsobald könnte der Priester das neugeborene Kind mit dem Sakramente der Taufe versehen, was die damalige Sitte erlaubte. Dann wäre das arme Kind der Gefahr für immer entrissen, welche die Vermessenheit der Väter über es gebracht. Dieser Glaube stieg auch bei den anderen auf. Und der Jammer des jungen Weibes ging ihnen zu Herzen. Aber sie scheuten sich, dem Priester ihre Pacht mit dem Satan zu bekennen. Und niemand war seither zur Beichte gegangen und niemand hatte ihm Rede gestanden. Er war ein gar frommer Mann. Selbst die Ritter des Schlosses trieben keine Kurzweil mit ihm. Er aber sagte ihnen die Wahrheit. Wenn einmal die Sache getan sei, so könne er sie nicht mehr hindern, hatten die Bauern gedacht. Aber jetzt war doch niemand gerne der Erste, der es ihm sagte. Das Gewissen sagte ihnen wohl, warum. Endlich drang einem Weibe der Jammer zu Herzen. Es lief hin und offenbarte dem Priester den Handel und des armen Weibes Wunsch. Gewaltig entsetzte sich der fromme Mann. Aber mit leeren Worten verlor er die Zeit nicht. Kühn trat er für eine arme Seele in den Kampf mit dem gewaltigen Widersacher. Er war einer von denen, die den härtesten Kampf nicht scheuen, weil sie gekrönt werden wollen mit der Krone des ewigen Lebens. Und weil sie wohl wissen, es werde keiner gekrönet, er kämpfe dann recht. Ums Haus, in welchem das Weib ihrer Stunde harrte, zog er den heiligen Bann mit geweihtem Wasser, den böse Geister nicht überschreiten dürfen, segnete die Schwelle ein, die ganze Stube, und ruhig gebar das Weib, und ungestört taufte der Priester das Kind. Ruhig blieb es auch draußen, am klaren Himmel flimmerten die hellen Sterne, leise Lüfte spielten in den Bäumen. Ein wiehernd Gelächter wollten die einen gehört haben von ferne her, die anderen aber meinten, es seien nur die Käuzlein gewesen an des Waldes Saum. Alle, die da waren, aber freuten sich höchlich, und alle Angst war verschwunden, auf immer, wie sie meinten. Hatten sie den Grünen einmal angeführt, so konnten sie es immer tun mit dem gleichen Mittel. Christine war bei der Geburt zugegen gewesen als erfahrene Wehmutter, war bei der plötzlichen Taufe zu Gevatter gestanden, mit frechem Herzen, ohne Furcht. Aber wie der Priester das Wasser sprengte über das Kind und es taufte in den drei höchsten Namen, da war es ihr, als drücke man ihr plötzlich ein feurig Eisen auf die Stelle, wo sie des grünen Kuss empfangen. In jähem Schrecken war sie zusammengezuckt, das Kind fast zur Erde gefallen, und seither hatte der Schmerz nicht abgenommen, sondern war glühender von Stunde zu Stunde. Anfangs war sie stille gesessen, hatte den Schmerz erdrückt und heimlich die schweren Gedanken gewälzet in ihrer erwachten Seele. Aber immer häufiger fuhr sie mit der Hand nach dem brennenden Fleck, auf dem ihr eine giftige Wespe zu sitzen schien, die ihr einen glühenden Stachel bohre bis ins Mark hinein. Als keine Wespe zu verjagen war, die Stiche immer heißer wurden, die Gedanken immer schrecklicher, da begann Christine, ihre Wange zu zeigen, zu fragen, was darauf zu sehen sei. Und immer von Neuem frug Christine, aber niemand sah etwas. Und bald mochte niemand mehr mit dem Spähen auf den Wangen die Lust sich verkürzen. Endlich konnte sie noch ein alt Weib erbitten. Eben krähte der Hahn, der Morgen graute. Da sah die Alte auf Christines Wange einen fast unsichtbaren Fleck. »Es sei nichts«, sagte die. »Das werde schon vergehen«, und ging weiter. Und Christine wollte sich trösten, es sei nichts und werde bald vergehen. Aber die Pein nahm nicht ab, und unmerklich wuchs der kleine Punkt, und alle sahen ihn und frugen sie, was es da Schwarzes gebe in ihrem Gesichte. Sie dachte nichts Besonderes, aber die Reden fuhren ihr wie Stiche ins Herz, weckten die schweren Gedanken wieder auf. Und immer musste sie denken, dass auf den gleichen Fleck der Grüne sie geküsst und dass die gleiche Glut, die damals wie ein Blitz durch ihr Gebein gefahren, jetzt bleibend in demselben brenne und zehre. So wich der Schlaf von ihr, das Essen schmeckte ihr wie Feuerbrand, unstet lief sie hiehin, dorthin, suchte Trost und fand keinen, denn der Schmerz wuchs immer noch und der schwarze Punkt ward größer und schwärzer. Einzelne dunkle Streifen liefen von ihm aus, und nach dem Munde hin schien sich auf dem runden Flecke ein Höcker zu pflanzen. So litt und lief Christine manchen langen Tag und manche lange Nacht und hatte keinem Menschen die Angst ihres Herzens geoffenbaret und was sie vom Grünen auf diese Stelle erhalten. Aber wenn sie gewusst hätte, auf welche Weise sie dieser Pein loswerden könnte, sie hätte alles im Himmel und auf Erden geopfert. Sie war von Natur ein vermessen Weib, jetzt aber erwildet in wütendem Schmerze. Da geschah es, dass wiederum ein Weib ein Kind erwartete. Diesmal war die Angst nicht groß, die Leute wohlgemut. Sobald sie zur rechten Zeit für den Priester sorgten, meinten sie, des Grünen spotten zu können. Nur Christine war es nicht so. Je näher der Tag der Geburt kam, desto schrecklicher ward der Brand auf ihrer Wange. Desto mächtiger dehnte der schwarze Punkt sich aus. Deutliche Beine streckte er von sich aus, kurze Haare trieb er empor, glänzende Punkte und Streifen erschienen auf seinem Rücken, und zum Kopfe ward der Höcker, und glänzend und giftig blitzte es aus demselben wie aus zwei Augen hervor. Laut auf schrien alle, wenn sie die giftige Kreuzspinne sahen auf Christines Gesicht, und voll Angst und Grauen flohen sie, wenn sie sahen, wie sie festsaß im Gesichte und aus demselben herausgewachsen. Allerlei redeten die Leute, der eine riet dies, der andere ein anderes. Aber alle mochten Christine gönnen, was es auch sein mochte, und alle wichen ihr aus und flohen sie, wo es nur möglich war. Je mehr die Leute flohen, desto mehr trieb es Christine ihnen nach. Sie fuhr von Haus zu Haus. Sie fühlte wohl, der Teufel mahne sie an das verheißene Kind. Und um das Opfer den Leuten einzureden mit unumwundenen Worten, fuhr sie ihnen nach in Höllenangst. Aber das kümmerte die anderen wenig. Was Christine peinigte, tat ihnen nicht weh. Was sie litt, hatte nach ihrer Meinung sie verschuldet. Und wenn sie ihr nicht mehr entrinnen konnten, so sagten sie zu ihr, da siehe du zu. Keiner hat ein Kind verheißen, darum gibt auch keiner eins. Mit wütender Rede setzte sie dem eigenen Manne zu. Dieser floh wie die anderen. Und wenn er nicht mehr fliehen konnte, so sprach er Christine kaltblütig zu, das werde schon bessern, da sei ein Mahlzeichen, wie gar viele Menschen deren hätten. Wenn es einmal ausgewachsen sei, so höre der Schmerz auf und leicht sei es dann abzubinden. Unterdessen aber hörte der Schmerz nicht auf. Jedes Bein war ein Höllenbrand, der Spinne Leib die Hölle selbst. Und als des Weibes erwartete Stunde kam, da war es Christine, als umwalle sie ein Feuermeer, als wühlten feurige Messer in ihrem Mark, als führen feurige Wirbelwinde durch ihr Gehirn. Die Spinne aber schwoll an, bäumte sich auf, und zwischen den kurzen Borsten hervor quollen giftig ihre Augen. Als Christine in ihrer glühenden Pein nirgends Teilnahme, die Kreisende wohlbewacht fand, da stürzte sie einer Wirbelsinnigen gleich den Weg entlang, den der Priester kommen musste. Raschen Schrittes kam derselbe der Halde entlang, begleitet vom handfesten Siegrist. Die heiße Sonne und der steile Weg hemmten die Schritte nicht, denn es galt, eine Seele zu retten, ein unendlich Unglück zu wenden. Und von entferntem Kranken kommend, bangte dem Priester vor schrecklicher Säumnis. Verzweifelnd warf Christine sich ihm in den Weg, umfasste seine Knie, bat um Lösung aus ihrer Hölle, um das Opfer des Kindes, das noch kein Leben kenne. Und die Spinne schwoll noch höher auf, funkelte schrecklich schwarz in Christines rot angelaufenem Gesichte, und mit grässlichen Blicken glotzte sie nach des Priesters heiligen Geräten und Zeichen. Dieser aber schob Christine rasch zur Seite und schlug das heilige Zeichen. Er sah da den Feind wohl, aber er ließ den Kampf, um eine Seele zu retten. Christine aber fuhr auf, stürmte ihm nach und versuchte das Äußerste, doch der siegrüstenstarke Hand hielt das wütende Weib vom Priester ab, und zur Zeit noch konnte er das Haus schützen, in geweihte Hände das Kind empfangen und in die Hände dessen legen, den die Hölle nie überwältigt. Draußen hatte unterdessen Christine einen schrecklichen Kampf gekämpft. Sie wollte das Kind ungetauft in ihre Hände, wollte hinein ins Haus, aber starke Männer wehrten es. Windstöße stießen an das Haus, der fahle Blitz umzüngelte es. Aber die Hand des Herrn war über ihm. Es wurde das Kind getauft, und Christine umkreiste vergeblich und machtlos das Haus. Von immer wilderer Höllenqual ergriffen, stieß sie Töne aus, die nicht Tönen glichen aus einer Menschenbrust. Das Vieh schlotterte in den Ställen und riss sich von den Stricken. Die Eichen im Walde rauschten auf, sich entsetzend. Im Hause begann der Jubel über den neuen Sieg, des Grünen Ohnmacht, seiner Helfershelferin vergeblich ringen. Draußen aber lag Christine von entsetzlicher Pein zu Boden geworfen, und in ihrem Gesichte begannen Wehen zu kreisen, wie sie noch keine Wöchnerin erfahren auf Erden. Und die Spinne im Gesichte schwoll immer höher auf und brannte immer glühender durch ihr Gebein. Da war es Christine, als ob plötzlich das Gesicht ihr platze, als ob glühende Kohlen geboren würden in demselben, lebendig würden, ihr gramselten über das Gesicht weg, über alle Glieder weg, als ob alles an ihm lebendig würde und glühend gramsle über den ganzen Leib weg. Da sah sie in des Blitzes fahlem Scheine langbeinig, giftig, unzählbar schwarze Spinnchen laufen über ihre Glieder hinaus in die Nacht. Und den Entschwundenen liefen langbeinig, giftig, unzählbar andere nach. Endlich sah sie keine mehr den früheren Folgen. Der Brand im Gesichte legte sich, die Spinne ließ sich nieder, ward zum fast unsichtbaren Punkte wieder, schaute mit erlöschenden Augen ihrer Höllenbrut nach, die sie geboren hatte und ausgesandt, zum Zeichen, wie der Grüne mit sich spaßen lasse. Matt, einer Wöchnerin gleich, schlich Christine nach Hause. Wenn schon die Glut so heiß nicht mehr brannte auf dem Gesicht, die Glut im Herzen hatte nicht abgenommen. Wenn schon die matten Glieder nach Ruhe sich sehnten, der Grüne ließ ihr keine Ruhe mehr. Wen er einmal hat, dem macht er es so. Drinnen im Hause aber, da jubelten sie und freuten sich und hörten lange nicht, wie das Vieh brüllte und tobte im Stall. Endlich fuhren sie doch auf, man ging nachzusehen. Schreckensblass kamen die wieder, die gegangen waren, und brachten die Kunde, die schönste Kuhlige tot, die übrigen tobten und wüteten, wie sie es nie gesehen. Da sah es nicht richtig, etwas Absonderliches wallte da. Da verstummte der Jubel. Alles lief nach dem Vieh, dessen Gebrüll erscholl über Berg und Tal. Aber keiner hatte Rat. Gegen den Zauber versuchte man weltliche und geistliche Künste, aber alle umsonst. Ehe noch der Tag graute, hatte der Tod das sämtliche Vieh im Stalle gestreckt. Wie es aber hier stumm wurde, so begann es hier zu brüllen und dort zu brüllen. Die da waren, hörten, wie in ihre Ställe die Not gebrochen, wehlich das Vieh seine Meister zu Hilfe rief, in seiner grausen Angst. Als ob die Flamme aus ihrem Dache schlüge, eilten sie heim. Aber Hilfe brachten sie keine. Hier wie dort streckte der Tod das Vieh. Wehgeschrei von Menschen und Tieren erfüllte Berge und Täler. Und die Sonne, welche das Tal so fröhlich verlassen, sah in entsetzlichen Jammer hinein. Als die Sonne schien, sahen endlich die Menschen, wie es in den Ställen, in denen das Vieh gefallen war, Wimmle von zahllosen schwarzen Spinnen. Diese krochen über das Vieh, das Futter und was sie berührten, war vergiftet, und was lebendig war, begann zu toben, ward bald vom Tode gestreckt. Von diesen Spinnen konnte man keinen Stall, in dem sie waren, säubern. Es war, als wüchsen sie aus dem Boden herauf. Konnte keinen Stall, in dem sie noch nicht waren, vor ihnen behüten. Unversehens krochen sie aus allen Wänden, fielen haufenweise von der Diele. Man trieb das Vieh auf die Weiden, man trieb es nur dem Tode in den Rachen. Denn wie eine Kuh auf eine Weide den Fuß setzte, so begann es lebendig zu werden am Boden. Schwarze, langbeinige Spinnen sprosten auf, schreckliche Alpenblumen krochen auf am Vieh und ein fürchterlich wehlich Geschrei erscholl von den Bergen nieder zur Tale. Und alle diese Spinnen sahen der Spinne auf Christines Gesicht ähnlich wie Kinder der Mutter. Und solche hatte man noch keine gesehen. Das Geschrei der armen Tiere war auch zum Schlosse gedrungen. Und bald kamen ihm auch Hirten nach, verkündend, dass ihr Vieh gefallen von den giftigen Tieren. Und in immer höherem Zorne vernahm der von Stoffeln, wie Herde um Herde verloren gegangen, vernahm, welchen Pacht man mit dem Grünen gehabt, wie man ihn zum zweiten Male betrogen und wie die Spinnen ähnlich seien wie Kinder der Mutter der Spinne in der Lindauerin Gesicht, die mit dem Grünen den Bund gemacht, alleine und nie rechten Bericht darüber gegeben. Da ritt der von Stoffeln in grimmem Zorn den Berg hinauf und donnerte die Armen an, dass er nicht um ihretwillen Herde um Herde verlieren wolle. Was er geschädigt worden, müssten sie ersetzen. Und was sie versprochen, das müssten sie halten. Was sie freiwillig getan, das müssten sie tragen. Schaden leiden ihretwegen wolle er nicht. Oder leide er, so müssten sie ihn büßen, tausendfältig. Sie könnten sich vorsehen. So redete er zu ihnen, unbekümmert um das, was er ihnen zumutete. Und dass er sie dazu getrieben, fiel ihm nicht bei. Nur was sie getan, rechnete er ihnen zu. Den meisten schon war es aufgedämmert, dass die Spinnen eine Plage des Bösen seien, eine Mahnung, den Pacht zu halten, und dass Christine Näheres darum wissen müsste, ihnen nicht alles gesagt hätte, was sie mit dem Grünen verhandelt. Nun zitterten sie wieder vor dem Grünen, lachten seiner nicht mehr, zitterten vor ihrem weltlichen Herrn. Wenn sie diese befriedigten, was sagte der geistliche Herr dazu? Erlaubte er es und hätte dann der keine Buße für sie? So, in der Angst, versammelten sich die Angesehensten in einsamer Scheuer, und Christine musste kommen und klaren Bescheid geben, was sie eigentlich verhandelt. Christine kam, verwildert, rachedurstig, aufs Neue von der wachsenden Spinne gefoltert. Als sie das Zagen der Männer sah und keine Weiber, da erzählte sie punktum, was ihr begegnet. Wie der Grüne sie schnell beim Worte genommen und ihr zum Pfande einen Kuss gegeben, den sie nicht mehr geachtet als andere. Wie ihr jetzt auf selbigem Fleck die Spinne gewachsen sei unter Höllenpein, vom Augenblick an, als man das erste Kind getauft. Wie die Spinne, eben als man das zweite Kind getauft und den Grünen genarrt, unter Höllenwehen die Spinnen geboren in ungemessener Zahl. Denn narren lasse er sich nicht ungestraft, wie sie es fühle in tausendfachen Todesschmerzen. Jetzt wachse die Spinne wieder, die Pein mehre sich, und wenn das nächste Kind nicht des Grünen werde, so wisse niemand, wie grässlich die einbrechende Plage sei, wie grässlich des Ritters Rache. So erzählte Christine, und die Herzen der Männer bebten, und lange wollte keiner reden. Nach und nach kamen aus den angstgepressten Kehlen abgebrochene Laute hervor. Und wenn man sie zusammensetzte, so meinten sie gerade, was Christine meinte. Aber kein Einzelner hatte seine Einwilligung gegeben in ihren Rat. Nur einer stund auf und redete kurz und deutlich, das Beste schiene ihm, Christine totzuschlagen. Sei einmal die tot, so könnte der Grüne an der Toten sich halten, hätte keine Handhabe mehr an den Lebendigen. Da lachte Christine wild auf, trat ihm unter das Gesicht und sagte, er solle zuschlagen, ihr sei es recht. Aber der Grüne wolle nicht sie, sondern ein ungetauft Kind. Und wie er sie gezeichnet, ebenso gut könne er die Hand zeichnen, die an ihr sich vergreife. Da zuckte es in des Mannes Hand, der allein geredet. Er setzte sich und hörte schweigend dem Rate der anderen. Und abgebrochen, wo keiner alles sagte, sondern jeder nur etwas, das wenig bedeuten sollte, kam man überein, das nächste Kind zu opfern. Aber keiner wollte seine Hand bieten dazu, niemand das Kind an den Kilchstalden tragen, wo man die Buchen hingelegt hatte. Zum allgemeinen Besten, wie sie meinten, den Teufel zu brauchen, hatte keiner sich gescheut. Aber persönliche Bekanntschaft mit ihm zu machen, begehrte keiner. Da erbot sich Christine willig dazu. Denn hatte man einmal mit dem Teufel zu tun gehabt, so konnte es das zweite Mal wenig mehr schaden. Man wusste wohl, wer das nächste Kind gebären sollte, aber man redete nicht davon. Und der Vater desselben war nicht zugegen. Verständigt, mit und ohne Worte, ging man auseinander.